herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 3, 2014. Ja, die Woche war mal wieder im Schatten, ja, von dem NSA-Debakel, ja, von dem Überwachungsskandal. Eigentlich spreche ich ja nicht mehr so viel davon, ja, weil es ehrlich gesagt alles gesagt, was gesagt werden müsste, ja, nur die Konsequenzen fehlen. Also dass die Regierung oder ja, sagen wir mal, die meisten Regierungen reagieren da nicht richtig, nicht hart genug. Ja. Die Rede von Obama war bla bla bla bla, ja, mehr nicht. Das heißt im Prinzip, es ist vorbei. Die Regierungen können uns nicht schützen. Ja, wir müssen uns selbst schützen. Und das heißt im Endeffekt zweierlei. Einmal Open Source Software, nur noch Open Source Software. Und zweitens Verschlüsselung. Ja. Nein, die Verschlüsselung ist nicht geknackt. PGP ist nicht geknackt. GPK ist nicht geknackt. Ja. Die kann nicht entschlüsselt werden. Allerdings, ja, werden immer wieder Versuche unternommen, um eben zum Beispiel an die privaten Schlüsseln ranzukommen, ja, oder anderweitig an zum Beispiel Passwörter, ja. Und das ist nämlich dann ein Problem, wo natürlich vorhanden ist, ja. Wie gesagt, 100% sicher ist nicht, aber es reicht ja schon mal, wenn man 99% sicher ist, so 98% oder vielleicht auch noch 95% sicher. Ja, wenn das gemacht wird in größerem Stil, dann ist der Aufwand viel zu groß für solche ja, Unternehmungen, eben um die Leute auszuspüren. Ja. Mozilla geht jetzt zum Beispiel einen Weg, um sicherzustellen, dass der Firefox, ja, frei bleibt von Spionage in Hintertüren, ja. Und daran sieht man aber auch, wie kompliziert das ist, ja, hier zu prüfen, den Quellcode zu prüfen, natürlich, ob eine Hintertür, eine etwaige, eingebaut ist, ja. Deswegen ruft die Mozilla Foundation eben jetzt auch andere Sicherheitsexperten auf, die nichts mit Mozilla zu tun haben erstmal, um eben den Firefox-Quellcode zu kontrollieren, damit da keine Hintertüren eingeschleust werden können. Ja. Das ist natürlich möglich beim Open-Source-Projekt. Bei einem Closed-Source-Projekt ist dies per se nicht machbar. Man kann keine unabhängigen Experten dazu ziehen, ja, die ein Vertrauen dann auch in der Öffentlichkeit genießen, ja, weil der Quellcode eben nicht verfügbar ist, sondern man übrigens auch nicht kontrollieren kann, ob selbst wenn eine Firma jemand einen Quellcode kontrollieren lässt, intern, ja, ob dann das auch der Quellcode ist, der dann tatsächlich auch kompiliert wird. Ja, und ob da beim Kompilieren selbst nicht was schiefläuft. Ja, während man eben bei den Open-Source-Projekten notfalls auch sich das selbst kompilieren kann, ja, auch der Compiler ist Open-Source und kann somit auch kontrolliert werden. Ja. Auf jeden Fall ist der Vorstoß von Mozilla für den Firefox ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass Mozilla auf jeden Fall das Problem auch erkennt und auch angeht. Denn was ist das Problem? Jede Firma in den USA ist rechtlich dazu verpflichtet, mit der NSA zusammenzuarbeiten und das auch noch zu verschweigen und notfalls auch noch zu lügen. Also das heißt, die sind verpflichtet, Nein zu sagen, wenn sie gefragt werden, ob hier eine Hintertür drin ist. Ja. Das gilt aber nur für Firmen der USA. Wenn zum Beispiel Experten aus anderen Ländern diesen Quellcode kontrollieren und dann sagen, hier ist eine Hintertür drin, dann kann die NSA so viel rumheulen, wie sie will. Ja. Das sieht man ja auch jetzt bei Edward Snowden, ja, der meistgesuchten Männer, oder wenn nicht der meistgesuchte Mann der USA, und er sitzt sicher. Ja, er sitzt sicher noch. da gehen denn schon mal die Galle über. Ja, richtig so. Aber da sieht man eben, dass hier der Firefox doch eben weil er zu 100% Open Source ist, dann auch hier seinen Vorteil ausspielen kann und dass die Firma dann eben auch sagt, okay, wir dürfen zwar nicht alles sagen, aber hier bitte kontrolliert selbst, ob da eine Hintertür drin ist, ja, und wenn jetzt das eben noch Experten aus anderen Ländern eben schmackhaft gemacht bekommen, da zu kontrollieren, dann ist es auch okay. Auch natürlich die bei den Firefox Add-ons, da muss man natürlich aufpassen, dass leider wurde da nichts dazu gesagt, aber natürlich muss einem klar sein, jedes Add-on könnte auch eine Spy-Software beinhalten, also auch da zählt nur Add-ons installieren, die eben auch kontrolliert sind und von denen eben auch ein Quellcode offen vorliegt. Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, entsprechend, weil eben hier das alles zu einem ja, großen internationalen Skandal geworden ist, gibt es auch einen internationalen Protesttag gegen die NSA-Überwachung am 11. Februar. Kommt genau ein Jahr nach diesem Blackout Day, das schon sehr viel Druck ausgeübt hat und nicht wenige sagen, dass dieser Druck aus dem Netz damals das SOPA verhindert hat in den USA, dieses, naja, hier wird's als, bei Heise wird's als US-Zensurgesetz benannt, ja, Zensur ist ein weit strapazierter Begriff, aber dennoch, ja. Und hier wird jetzt ebenfalls für 11. Februar ja weltweit gegen die Massenüberwachung aufgerufen zu protestieren und eben für ein offenes und freies Internet zu kämpfen. Und damit sollen dann eben Aktionen koordiniert werden, um zu zeigen, dass hier die Firmen und die Netzgemeinde hier nicht bereit ist, es einfach tatenlos zuzulassen. Ja. Dementsprechend wird aufgerufen, dass wer eine eigene Webseite hat, ja, dass darauf Banner und Widgets installiert werden sollen, ja, und eben da die Teilnahme und eben die Leute da noch zu aktivieren, um hier daran teilzunehmen. Ja. Und ja, dass eben auch Volksvertreter kontaktiert werden, beziehungsweise eben auch Firmen, IT-Firmen aufgefordert werden, hier ähnliche Aktionen zu starten an diesem Tag. Ja, ich finde, es wäre angebracht, auch hier so ein Blackout-Day mal deswegen zu machen. Ja, das wird aber jetzt hier nicht unbedingt getan. Aber es ist schon wichtig, dass einem dann zum Beispiel so ein Banner ins Auge springt am 11. Februar, mindestens am 11. Februar, damit eben auch mehr Leute da aufgeklärt werden und dass denen bewusst wird, was die Stunde jetzt geschlagen hat langsam. Und auch das deswegen natürlich 11. Februar ein wichtiger Tag. Wer weiß, vielleicht geht er genauso groß in die Geschichte ein wie eben der Blackout Day. Ja, um mal zu was ganz anderem zu kommen, nämlich zu Games und Spaß, nachdem man ja hier nicht viel zu lachen hat, ja, bei dem Thema, geht's natürlich bei den Spielen viel lustiger zu. Damit möchte ich jetzt nicht an Spielen auf die recht seltsame Enthüllung, dass auch bei Online-Games von der NSA und von dem GCHQ und überhaupt, ja, von allen möglichen Geheimdiensten eben hier spioniert wird. Nein, das wissen wir ja auch, aber es geht einfach wirklich um die Spiele. Und ein Spiel hat mich in den letzten Wochen ziemlich stark begeistert und hat auch dazu geführt, dass ich die Recherchen für die Podcasts immer wieder auf die letzte Minute verschiebe. Das ist Battlefield 4, ja, das gute alte Battlefield. Entgegen allen Unkenrufen zum Trotz, ja, was habe ich mich da gewehrt dagegen? Ja, Battlefield 3 habe ich sogar übersprungen, eben auch wegen der Software, die installiert wurde. Und da habe ich eben auch was vermisst. Das letzte Battlefield, das ich installiert habe, war das Battlefield 2. Und ja, das hat mir eine ganze Zeit lang Spaß gemacht. Dann habe ich vor nicht allzu langer Zeit mal wieder das Battlefield 2 neu installiert, musste feststellen, dass einige Erweiterungen nicht funktionieren mehr, obwohl ich die Codes damals gegen teures Geld im Online-Store gekauft habe. Sogar das alte Battlefield 1942 habe ich mal wieder installiert, ja. Kam ja richtig Nostalgiegefühle hoch. Und nun das Battlefield 4, ja. Weihnachten habe ich es bekommen. Habe ich es jetzt gut gezockt schon. Und tja, was soll ich dazu sagen? Der alte Rio ist wieder aufgetaucht, ja. Das heißt, die alte Leidenschaft zu Battlefield ist wieder da. Und es muss ganz einfach sein, allen Unkenrufen zum Trotz, das Spiel macht mir einfach am meisten Spaß, ja, überhaupt. Da kann höchstens noch ein GTA anstinken oder ein Uncharted, ja. Aber sonst muss ich sagen, das ist das Game schlechthin, ja. Da kann ich Tage verbringen vor dem Computer. Und da ärgere ich mich auch wirklich meistens, dass der Tag nur so kurz ist, ja. Und das ist richtig genial, das Spiel. Richtig genial. Also ich weiß, es hat jede Menge Bugs, aber sind wir mal ehrlich, jedes Battlefield-Spiel hat Unmengen an Bugs. Das war schon vom allerersten Battlefield so, ja. Da waren unglaubliche Exploits, Bugs vorhanden, ja. Von den Cheat-Möglichkeiten gar nicht erst zu sprechen, ja. Dann wurde ja Punkbuster eingeführt, dann ging es ein bisschen besser, ja. Heutzutage muss man da schon ein bisschen mehr investieren, ja, und selbst da wird man den Cheatern nicht immer Herr. Je nach Server geht's da schon mal rund. Aber trotz den Abstürzen durch die unglaublich langen Ladenzeiten, ja, bis zu 5, 6 Minuten kann man da durchaus mal warten, ne? Kann man einen Kaffee kochen, ne? Und bis dann mal das Level geladen ist, aber trotz allem, es ist einfach so geil. Einfach perfekt, das Game, ja. Was den Spielspaß anbetrifft. Alles andere ist perfekt bei Battlefield 4 und auch anderen Games, anderen Spielen in diesem Bereich oder auch aus anderen Bereichen. Und zwar gibt es hier einen Trend, den leider auch Battlefield 4 eben mitmacht. Und zwar ist dieses Vollpreis Freemium, wie ich das gern nenne. Ja, was ist denn das? Ja, ganz einfach, ihr kennt ja die Freemium Games aus zum Beispiel von Android, ja, wo man eben die Spiele kostenlos herunterladen kann und auch kostenlos spielen kann. Wenn man besondere Inhalte möchte, ja, Erweiterungen, Ingame Gold oder ähnliches oder neue Levels. Dann kann man durch bezahlen, ja, von echtem Geld, ja. Ja, also kann man kaufen Sachen, um dann eben das Spiel aufzuwerten oder beziehungsweise die Vollversion freizuschalten etc. Soweit so gut. Man kriegt ja das Spiel kostenlos, ja, und kann dann eben das freischalten, dass man zum Beispiel dann mehr Inhalte bekommt. Wunderbar. Nur jetzt gibt es einen ganz, ganz üblen Trend, wie ich finde. Hier Battlefield 4, Call of Duty, Ghosts, ja, die alle machen das und auch noch viele, viele andere Games im Moment, ja, sogar Assassin's Creed. Da kauft man sich das Spiel, es kostet je nach Version zwischen 50 und 70 Öcken, ja, Ocken, ja, oder wie auch immer, ja, Euronen, Dollar, ja. Und das ist jede Menge Kohle, meiner Meinung nach. Und dann kriegt man ein Game und denkt, man hat eben hier, ja, das Spiel. Ja, eben nicht. Denn dann stellt man fest, wie zum Beispiel bei Battlefield 4 und Call of Duty, dass man sich für schlappe 49 € das Premium-Pack kaufen kann, wo man dann bessere Waffen, neue Fahrzeuge, ja, wöchentlicher Content bekommt, ja, Erweiterungspacks früher kriegt und so weiter und so weiter. Und da muss man sich schon fragen, wie lang wollen uns die Firmen noch an der Nase herumführen mit solchen Geschäftsmodellen. Das ist doch eine Abzocke ohne Ende, meiner Meinung nach. Klar, wenn die Spiele so gut sind wie Battlefield 4, ja. Ich meine, ich werd mir nicht das Premium-Package holen, auf keinen Fall, das mache ich prinzipiell nicht. Aber ich muss schon sagen, mir juckt's in den Fingern. Aber ich find's schon ziemlich frech, ein Vollpreisspiel, ja, zu verkaufen, aber das dann eben ermöglicht, anderen Spielern, die dann eben noch mehr Kohle ausgeben, ja, Vorteile zu verschaffen. Und das stört auch im Gameplay, ja. Wenn dann hier so ein Noob kommt, ja, ballert einem weg mit einer Waffe, mit einem Schuss, ja, man selbst muss hier, was weiß ich, hier ein ganzes Magazin draufhalten, ja, dass der mal umkippt, dann muss ich schon sagen, dann ist das Spiel Empfinden auch gestört da. Ja, und da muss was dagegen getan werden, ja. Also es ist schon schlimm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass nicht viele Leute dieses Premium Package kaufen, wobei gerade die Statistikjäger eigentlich gar keine andere Möglichkeit haben, ja, hier dieses Premium Pack zu kaufen, wenn man sag ich mal vorne mit dabei sein will auf den Server Rankings, ja, oder auch nur in den einzelnen Schlachten, ja, bei den Servern, da muss man was investieren, ja, da muss man die perfekte Ausrüstung haben, die kriegt man eben schneller, besser oder überhaupt erst mit den Premium Packages. Ganz übel. Ja, auch bei Assassin's Creed ist es so, da gibt's Zusatzinhalte, da kostet, glaube ich, nur 9,99 so ein Season Package ist das oder sowas. Aber auch da ist es schon bedenklich, dieser Ansatz. Und ja, ganz schön frech. Also, wer denkt, er kauft hier ein teures Spiel und hat dann das richtige, komplette Spiel, dann wird dann leider enttäuscht. Ne? Ist eigentlich ein Fall für den Verbraucherschutz, meiner Meinung nach. Ne? Aber solange das natürlich nicht herangetragen wird an diese Stellen, dann wird auch nichts passieren. Und bei diesen Spielen ist es natürlich auch sehr fraglich, ob das passiert. Aber das muss man mal ins Leben übertragen, ins echte Leben. Gerade hier diese Militärshooter, ja, die ja eigentlich auch irgendwo, wenn auch weit entfernt, eine Schlachtfeldsimulation sein sollen, ja. Action-Simulation gebe ich schon zu, ja. Aber stell dich mal vor, hier in der Army wird dann verlangt hier, dass man selbst vernünftige Ausrüstung bekommt, um den Auftrag zu erfüllen, ja, dass man dann sich diese Sachen selbst kauft, ne? Ich möchte hier so ein Flier zweifach Vergrößerung mit ACE Karabiner, ja, und dann sagt einem der Feldwebel, ja, für die Ausrüstung verantwortlich ist, dann ja, dann musst du mal 800 Kills machen mit deiner üblen Waffe, die du jetzt hast, ja, mit dem Müll, und oder du kaufst dir gleich das Expansion Pack, dann kannst du es kriegen, ja, und dann ja, okay, alles klar, ich komme dann zurück, wenn ich überlebt habe die 800 Kills. Leute, also das ist einfach, ne? Der Vergleich, der hinkt so arg, aber im Prinzip ist es doch wirklich so, hier Geld zu verlangen, ne? Obwohl man ja schon hier eigentlich das Spiel gedacht hat, man hat das Spiel gekauft. Das ist schon ziemlich übel. Naja. Übel ist das auch für Nintendo. Ja, der Mr. Iwata, ja, hat eindeutig auf der Pressekonferenz signalisiert, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und das aus gutem Grund. Die Wii U ist, die Vorhersagen, ja, für die Wii U, ja, für das letzte Jahr, Finanzjahr, ja, das am 31. März endet, ja, wurde von 9 Millionen, das was ja recht bescheiden eigentlich schon war, ja, jetzt auf 2,8 Millionen reduziert. Das heißt, man erwartet schon gar nicht mehr als 2,8 Millionen Wii Us bis zum Ende März zu verkaufen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie viel, ja, wie viel oder wie lange die Wii U schon auf dem Markt ist, ja, schon über ein Jahr, soweit ich das im Blick habe, ja. Und 2,8 Millionen Wii Us bis März sollen die jetzt verkauft werden. Also, ich meine, beim Start hat die PlayStation 4 und die Xbox One beide 2 Millionen Geräte verkauft bei der PS4 am ersten Tag, am Erscheinungstag, 2 Millionen Mal. Und 2,8 Millionen Mal Wii U für ein ganzes Jahr. Also das ist, ja, da muss man ganz einfach sagen, tut mir leid, der Zug ist abgefahren. Ja, also die Wii U, der Zug ist abgefahren für die Wii U. Am besten sollte Nintendo das ganz schnell vergessen, schnell an einer neuen Konsole arbeiten, die vielleicht in ein, 2 Jahren rausbringen. Ich hoffe, die können sich so lange noch über Wasser halten, ja? Ich habe ehrlich gesagt wirklich Angst um Nintendo jetzt mittlerweile. Auch wenn die Kriegskasse von Nintendo immer noch gut gefüllt ist, bei diesen Voraussagen werden die Analysten Nintendo in der Luft zerreißen, ja? Und das wird auch abfärben auf das Vertrauen der Konsumenten, ja? Und dann haben wir ein echtes Problem mit Nintendo. Deswegen hat auch Iwata vorsichtig angedeutet, dass jetzt auf einmal so ein Vorstoß in den Smartphone-Bereich nicht mehr undenkbar ist. Ja, ob das jetzt nur Software sein wird oder ob Nintendo mit dem eigenen Smartphone herauskommt, das ist noch die Frage. Klug wäre, wenn Nintendo ein eigenes Smartphone oder ein eigenes Tablet produzieren würde, ja, das sich eben speziell an Gamer richtet, aber auch alle anderen Anforderungen eines Smartphones und oder eines Tablets eben erfüllt, ja, was für ein System auch immer. Und hier wäre dann eben die Software, sage ich mal, noch im Nintendo-Universum geschützt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Nintendo sicherlich viel, viel Geld machen könnte, wenn sie die Software endlich auch offiziell auf Smartphones und Tablets anderer Hersteller rausbringen würde. Ja, beispielsweise eben Super Mario, auch die neuesten Games, da nicht nur die alten Kamellen, die man eh schon im Emulator hat, ja, sondern die neuen Games, neue Programme, neue Mario-Titel, neue Zelda-Titel auf Android-Smartphones und Tablets, das wäre ein Riesenerfolg sicherlich. Nur ist dann auf jeden Fall das Hardware-Geschäft von Nintendo komplett kaputt. Das ist klar. Und deswegen ziert sich auch Nintendo jetzt hier die ganze Zeit, was zu machen mit Smartphones, weil es eben den eigenen Hardware-Markt kaputt machen würde. Aber nun stellt sich natürlich die Frage, wo ist denn der Hardware-Markt noch für Nintendo? Ja. Da ist es eben schwierig. Ja. Ich meine, das ist hier ein Auf und Ab bei Nintendo. Ja, vor der Original Wii war Nintendo schon recht abgeschlagen gegenüber Sony PS2. Dann kam die Wii und hat die Marktführerschaft ruckzuck übernommen. Ein unglaublicher Hype gab es da um die Wii. Und dann ist der aber langsam aber wieder abgeflaut, langsam. Ja. Und dann hat Nintendo falsch reagiert, meiner Meinung nach. Ja. Und hat eben zu früh die Wii U auf den Markt gebracht. Hätte lieber sollen noch ein Jahr warten, dann entsprechend natürlich auch die Leistungsdaten etwas anpassen. Muss nicht unbedingt dieselben Leistungsdaten haben wie die Xbox One oder die PS4. Aber ein bisschen stärker dann natürlich, weil es ein Jahr später rausgekommen ist. Und dann eben hier in etwa gleichzeitig mit den anderen Konkurrenten die Konsole auf den Markt bringen, dann würde sie auch als Next-Gen-Konsole gelten. Ja. So ist es leider bei allen führenden Magazinen, Tests und so weiter eben nicht eine Next-Gen-Konsole. Und jetzt hat natürlich Nintendo Problem, die können ja nicht eine neue Konsole einfach so aus dem Ärmel zaubern. Das braucht jahrelange Entwicklungsarbeit. Ja. Und wenn die da nicht vorher schon irgendwie was im Petto hatten, dann wird es noch lange dauern, bis Nintendo eine neue Konsole rausbringen kann. Und ja, es ist wirklich schade. Und ich bedauere das, ja. Auch wenn ich keine Wii U gekauft habe, ja, auch aus dem Grund, weil ich eben keinen Sinn darin sah, ja, mir eine Wii U zu holen. Und deswegen, ja, heißt es aber nicht, dass ich das gut finde oder ich sag, no, ist ja egal, wenn Nintendo jetzt hier Riesenprobleme kriegt oder keine Rolle mehr spielt. Nein, nein, nein, im Gegenteil. Nintendo hat immer wieder wichtige Impulse an die Gaming-Industrie geschickt, ja. PlayStation Move und das Xbox, wie nennt sich das? Kinect. Das wäre niemals auch nur in die Nähe der Popularität gekommen ohne die Wii. Und vielleicht wäre es auch gar nicht auf den Markt gekommen, weil damals haben alle gelacht über die Wii, ja. Und haben gesagt, ach, sowas wird sich nie durchsetzen. Die Gamer wollen ja nicht rumfuchteln am Bildschirm. Und ja, jetzt gibt's kaum noch einen Premium-Titel bei also von Sony direkt oder von Microsoft, der eben nicht Kinect oder das PlayStation Move unterstützt. Ja. Und das lässt einem zu denken. Ja. Das gibt einem zu denken. Also, sinnlos was Nintendo gemacht hat, ja, und deswegen hoffe ich, dass Nintendo als Innovationsfaktor auch bleibt. Was allerdings immer noch Unsinn ist bei mir, ja, das habe ich ja letztens schon gesagt, 4K, 4K-TV, die 4K-Auflösung, ja, bleibt mir bloß weg mit dem Mist. Da habe ich noch einen Nachtrag. Den wollte ich euch nicht vorenthalten, habe ich verlinkt. Und zwar bringt da auch Mashable jetzt das naja, sagen wir mal in die Waagschale, ja, und sagt eben vorsichtig allerdings, ja, dass die Bildschirmauflösung nach 4K eben dass die Augen gar nicht wahrnehmen kann. Klar, die wollen sich hier natürlich nicht verscherzen mit der Industrie. Für mich, wenn ich das so zwischen den Zeilen lese, sagen die ganz einfach, genau wie ich das auch sehe, 4K-Auflösung ist einfach Unsinn für die Augen, weil die Augen eben das nicht wahrnehmen können. Ja. Mit 1080p ist so eine Grenze erreicht, bei dem man mit einer schon mit einer großen Bildschirmgröße in einer empfohlenen Entfernung, ja, dann eben keinen Unterschied mehr zu 4K wahrnehmen kann. Ja. Und da braucht man auch gute Augen. Und trotzdem kann man auch keinen wahrnehmen. Ja. Für die, sag ich mal, 80% der Menschen, ja, die selbst Schwierigkeiten haben, auf ihrem kleinen Fernseher in 2 Meter Entfernung noch einen Unterschied zwischen HD und SD zu sehen. Zumal, also wenn SD richtig kodiert ist, ja, und nicht künstlich schlechter gemacht wird, damit man dann HD-Mist verkauft, dann muss ich schon sagen, stellt sich wirklich die Frage, was das soll. Ja. Und ich hätte ja nichts dagegen, wenn das eben nicht auch negative Auswirkungen hätte. Die Bandbreitennutzung wird viel stärker ausfallen. Man wird wegen diesem Mist, was die Leute gar nicht wahrnehmen können, sich nur einbilden, dass es besser aussieht, ja, werden die Datenübertragungsraten ins Unermessliche steigen, ja. Die Netze werden stärker belastet, auf Kosten eben wieder anderen Benutzern, ja. Und nicht nur das, auch die ganze Hardware muss eben angepasst werden. Schnellere Hardware, bessere Hardware, mehr Speicherplatz, ja. Da muss man sich mal überlegen, dass ein Film in 4K-Auflösung gestreamt von dem Sony-Dienst, normaler Film in der Länge, wie sie heute eben gemacht werden, dass da 400 Gigabyte übertragen werden müssen. 400 Gigabyte für einen Film. Sag mal, der Verschwendungssucht ist keine Grenzen gesetzt, ja. Aber wenn es dann auch noch unnötig ist, diese Verschwendung, und dadurch eben Netze belastet werden, dann bin ich nicht nur, sage ich nicht nur, das ist mir egal, sondern dann gehe ich hier auch eiskalt dagegen vor, ja, und setze mich dafür ein, dass dieser Mist, ja, eben sich nicht durchsetzt. So sieht's aus, ja, so bin ich. Genau, weil hier sehe ich wirklich ein riesengroßes Problem. Und man sieht es ja auch schon bei den Satelliten, Übertragungen beziehungsweise im Kabelnetz. Ja, da werden teilweise die SD-Übertragungen künstlich kaputt gemacht. Ja, die Bitraten weiter gesenkt. Man könnte ein viel viel besseres SD-Bild bringen. Ja, aber man senkt die Bitraten, um mehr Platz zu bekommen im Digitalfernsehen, um eben wieder die paar HD-Kanäle zu pushen. Ja, oder vielleicht auch macht man das, um eben überhaupt HD zu pushen. Ja, es gibt ja auch Anbieter, die verlangen sogar Geld für spezielle HD-Angebote. Ja, die meisten sogar, außer über Satellit. Obwohl, da gibt es auch das HD Plus. Ja, aber dann wird eben für, ja, hier diese Programme in HD kostet 4,90 € extra, wunderbar. Tja, was machen aber jetzt die Leute? Die pfeifen auf das HD, ja, weil sie sagen, sehe ich eh nicht den Unterschied. So, jetzt werden die, könnte man natürlich denken, ne, jetzt werden die anderen Programme in SD runtergeregelt, so, damit die so grottenschlecht aussehen, dass die Leute überhaupt unzufrieden sind. Die sagen, was ist das für ein Bild hier? Ja, und dann kriegen die von den Anbietern gesagt, ja, da brauchen Sie HD-Version, nehmen Sie HD-Option dazu. Ja, und dann sehen sie die Sender viel, viel schärfer und besser, und dann schalten die natürlich das ein und sehen, oh ja, das stimmt, das ist so, ja, das ist so wie früher SD-Fernsehen war, die Qualität dann. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Gut. Aufregung zu Ende. Ja, und zum Schluss, wie immer, bei der Rios Wochenzisch noch was Witziges. Ja, ich kann immer noch lachen, ja, selbst bei solchen Meldungen heute. Aber ich musste wirklich schmunzeln, ja, ich musste sogar lachen, als ich das gehört habe, was es jetzt neuerdings geben soll. Und zwar ein Startup-Unternehmen Sensoria hat jetzt Strümpfe, also Socken im Angebot, die naja, Sensoren integriert haben, ja. Und entsprechend dann die Daten auswerten können auf ein iPhone, Android oder Windows Phone. Ne? Und da kann man dann, ja, Rückschlüsse ziehen. Ich meine, Sockenalarm, ja, gibt's da. Wenn bei einigen Geruchssensoren dran sind, dann wird's ja schon kritisch werden. Ja, dann schlägt das Handy ja dauernd Alarm. nein, also es ist wirklich grotesk, was hier abläuft, finde ich, ja. Es muss wohl alles heutzutage mit Sensoren erfasst werden. Gut, was eben sinnvoll vielleicht noch wäre, was hier auch aufgeführte, zurückgelegte Schritte, ja, die Geschwindigkeit eben oder die Distanz, die man gelaufen ist, Kalorienverbrauch halt, und so weiter und so weiter. Ja, oder die auch zum Beispiel bei Jogger eben ja, sensorisch erfassen können, wie man rennt und dann eben zum Beispiel Verbesserungen bieten kann, also wie man zum Beispiel aufkommt, wie man Fuß abrollt, etc. etc. Und dann eben da das zu verbessern. Ja. Aber diese unglaubliche, dieses Groteske, da, dass die Sensoren in die Socken eingenäht werden, da muss ich schon lachen, ja. Also die armen Sensoren, ne? Sportschuhe und na, no, ja. Also ich prophezei mal, diese Sensoren halten auch nicht so lange, ja. Und naja, ich krieg die Krise. Und damit sage ich, dass wir wieder am Ende von der Rios Wohnsicht sind, ja. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, die ihr loswerden wollt, macht das bei Google Plus unter Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Seite dazu. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben: rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Da vorzugsweise bitte über GPG, den Key findet ihr auf der Seite. Und die findet ihr wiederum unter wochensicht.znetcast.com. Wochensicht.znetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, znetcasts.com. Ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht abhören und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!